Die genaue Zeit, verehrte Hörer. Es ist 10 Uhr und 30 Minuten, 10 Uhr 30. Für den Deutschen Demokratischen Rundfunk, Berlin 2 mit dem Deutschlandsender, ist die Sendepause beendet. Sie hören jetzt Nachrichten. Guten Tag, verehrte Hörer. Wie TASS meldet, veröffentlichen die heutigen Ausgaben der sowjetischen Zeitungen folgende informatorische Mitteilung über ein Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Dieser Tage fand ein Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion statt. Nach Entgegennahme und Erörterung des vom Genossen Georgi Maximilianowitsch Malenkov erstatteten Berichts des Präsidiums des Zentralkomitees über die verbrecherischen sowie partei- und staatsfeindlichen Handlungen Berias, die auf Unterminierung des Sowjetstaates im Interesse des ausländischen Kapitals gerichtet waren, und in verräterischen Versuchen, das Innenministerium der UdSSR über die Regierung und die Kommunistische Partei der Sowjetunion zu stellen, ihren Ausdruck fanden, fasste das Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion den Beschluss, Beria als Feind der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes aus dem Zentralkomitee der KPdSU und aus den Reihen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auszuschließen. Wie TASS weitermeldet, veröffentlichen die sowjetischen Zeitungen heute noch folgende Mitteilung. Aus dem Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR. Im Hinblick darauf, dass in letzter Zeit verbrecherische staatsfeindliche Handlungen Berias aufgedeckt wurden, die auf Unterminierung des Sowjetstaates im Interesse des ausländischen Kapitals gerichtet waren, hat das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR nach Erörterung der Mitteilung des Ministerrats der UdSSR zu dieser Frage beschlossen. Erstens, Beria des Amtes als erster Stellvertreter des Vorsitzenden der UdSSR und als Innenminister der UdSSR zu entheben. Zweitens, die Angelegenheit der verbrecherischen Handlungen Berias dem obersten Gerichtshof der UdSSR zur Behandlung zu übergeben. Das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR hat Sergej Nikiforowitsch Kruglow zum Innenminister der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ernannt.